Sie hören das Gedicht Kindersand von Joachim Ringelnatz. Gesprochen von Annike Wolf für das deutsche Wikisource-Projekt. Das Schönste für Kinder ist Sand. Ihn gibt's immer reichlich, er rinnt unvergleichlich, zärtlich durch die Hand. Weil man seine Nase behält, wenn man auf ihn fällt, ist er so weich. Kinderfinger fühlen, wenn sie in ihm wühlen, nichts und das Himmelreich. Denn kein Kind lacht über gemahlene Macht.